wüssten's die Brunnen, die Kleinen, wie tief verwundet mein Herz. Sie würden mit mir weinen, zu heilen meinen Schmerz. Und wüssten's die Nachtigallen, wie ich so traurig und krank, sie ließen fröhlich erschallen, erquickenden Gesang. Und wüssten sie, mein Wehe, die goldene Sternelein, sie kämen aus ihrer Höhe und sprechen Trost mir ein. Sie alle können's nicht wissen, nur eine kennt meinen Schmerz. Sie hat ja selbst zerrissen ihr das Herz.